Die Fußballelf der TVRK erkämpfte beim FIFA World Cup der Frauen unter 20 Jahren 2016 den Siegespokal. Im Finale am 3. Dezember schlug sie die französische Mannschaft mit 3:1 und belegte den ersten Platz. Bei der Preisverleihung wurden den Fußballerinnen der TVRK, die beim FIFA World Cup der Frauen unter 20 Jahren 2016 den ersten Platz genommen haben, der Siegerpokal und die Goldmedaillen verliehen.